Okay, good morning. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Before I start, I read something kind of funny last night. Also bevor ich jetzt beginne, ich möchte noch was erzählen. Ich habe gestern Abend so etwas recht Lustiges noch gelesen. It relates to preparing for a speech like this or a sermon. Da ging es darum, wie man sich vor so eine Rede oder vielleicht gar eine Botschaft vorbereitet, die man zu predigen hat. So a young boy was watching his father, a pastor, write his Sunday message. Und da war ein kleiner Junge, der schaut seinem Vater zu, ein Pastor, wie er seine Sonntagsbotschaft niederschreibt. And the boy asked his father, he said, how do you know what to say? Und der kleine Junge fragt, hey Papa, woher weißt du eigentlich, was du da sagen willst? And the father told the son, well, God tells me what to say. Und der Vater sagt zum Sohn, sagt, naja, Gott, der sagt mir, was ich sagen soll. And the son said, well, why do you keep crossing things out then? Und dann fragt der Sohn, na klar, Moment, warum streichst du dann immer wieder Sachen weg? This is a great topic and a difficult one at the same time. Jetzt kommt ein Thema, was wirklich ein großartiges Thema ist und in einer Weise vielleicht auch nicht so einfach, manchmal sogar schwierig. And so I think it's good to start with a bit of humor. Und so denke ich, es ist gut, wenn wir einfach mit ein bisschen Humor beginnen. This is a subject that I'm passionate about. Ich möchte über ein Thema sprechen, wo ich also wirklich eine Leidenschaft für habe. At the same time, I'm honored to give it, but also humbled to give it. Und gleichermaßen ist eine Ehre für mich, darüber zu sprechen, ist aber auch etwas, was mir wirklich Demut einflößt. My humility comes from two forms, from two sources. Und meine Demut, die kommt einfach von zwei Seiten. First of all, that I'm not able to give it to you in German, so thank you for bearing with me. Und das erste ist, ich kann die Botschaft nicht auf Deutsch zu euch sprechen und danke dafür, dass ihr das einfach so ertragt. And secondly, that I'm human and not a perfect giver either. Und das zweite, was ich sagen möchte, ich bin ein Mensch und so bin ich auch nicht jemand, der perfekt ist und auch nicht jemand, der perfekt geben kann. And I was reminded of that this week as I studied the text and prepared the speech. Und ich bin daran erinnert worden diese Woche, während ich die Texte dazu studierte und mich dann eben für diese Botschaft vorbereitet habe. So, with that, let's go to the text. Und das ein bisschen als Vorspann. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Text. Can we get the presentation up? Great. So, the topic today is giving and finding joy in giving. Das Thema ist geben, aber wirklich voll Freude geben. And you see the verse there from 2 Corinthians 4, or part of it, for God loves a cheerful giver. Und ihr könnt dort diesen Vers lesen, wo Gott sagt, dass er einen freudigen Geber liebt. So, for an important topic, rather than give my own insights, I'd like to start with what the text says. Und da es so ein wichtiges Thema ist, möchte ich nicht irgendwie meine eigenen Dinge hier vorbringen zunächst einmal, sondern ich möchte einfach bei dem bleiben mal, was der Text sagt. So we can go to the next slide, please. Und schauen wir das mal an. Okay, first bullet. Der Maßstab, also the standard. So what is the standard that God provided for us in the Bible? Was ist der Maßstab, den Gott uns da gegeben hat, von der Bibel her? We see very early in the Old Testament in Genesis 14 verse 20. Und wir können das sehr früh im Alten Testament vorfinden und zwar im 1. Buch Mose Kapitel 14 Vers 20. Then Abram gave him a tenth of everything. Dass Abram ihm den Zehnten von alles gab. In the New Testament in Hebrews 7, Paul references this verse as well. Im Neuen Testament, im Hebräer Kapitel 7, bezieht sich Paulus darauf, eben genau auf diesen Vers im 1. Mose 14, Vers 20. He speaks about the Pharisees giving to the Levitical, to the Levi priests. Und er spricht darüber, wie die Pharisäer den levitischen Priestern immer den Zehnten gaben. And then as we get into Deuteronomy and the laws for the Israelites, be sure to set aside a tenth. Oder wenn man einfach das fünfte Buch Mose nimmt, Kapitel 14, Vers 22, wo es da heißt, stelle sicher, dass du wirklich den Zehnten beiseite setzt. And then finally in Malachi 3, a chastisement or a criticism spoken through God to the Israelites. Yet you rob me, but you ask, how are we robbing you? In tithes and offerings. Und schließlich geht das so weit, dass im Maleachi wir finden, im Kapitel 3, Vers 8 bis 10, wo Gott sogar in der züchtigen Weise spricht und sagt, ihr beraubt mich. Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? Na bitte, im Zehnten und in den Gaben. So, next slide, please. And you can hit the bullet. So, what is the standard? Also, was ist der Maßstab gemäß der Schrift? 10% is the standard set out in the Bible. Wir finden in der Bibel einfach, dass 10% dieser Maßstab ist fürs Geben. Now, you might be thinking I'm crazy right now. Und vielleicht denkst du dir, wow, was ist das? Das ist ja verrückt. That this is crazy, and it is crazy. Das ist verrückt. We'll go deeper into this, but I'd ask you a question. Doesn't God, through his standards for us, have the best in mind for all of us? Also wir werden auch tiefer hineingehen, aber zunächst möchte ich mal die Frage stellen, wenn Gott uns da Maßstäbe gibt, hat er nicht das Beste für uns im Sinn? And isn't his best for us the basis or the reason for all of his commandments? Ist denn nicht die Tatsache, dass er nur das Beste für uns möchte, wirklich das Beste möchte, ist das nicht die Grundlage und das Fundament für alle Gebote, die er uns gibt? So let's go deeper. Let's go to the next slide, please. Und gehen wir nochmal tiefer da hinein. Is this unreasonable? Ist das irgendwie unvernünftig? When thinking about that, I think of what God has done for us. Wenn ich dazu drüber nachdenke, dann denke ich zunächst natürlich über das nach, was Gott für uns getan hat. In John 3:16, of course, we all know this, for God so loved the world that he gave his only son. Natürlich können wir dazu allererst zu Johannes Kapitel 3, Vers 16, wo es da heißt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass es seinen einzigen Sohn gab. And he didn't just give him to come and teach. Und er hat ihn nicht einfach hierher geschickt, auf dass er uns belehrt. And heal. Oder dass er vielleicht uns heilt. But ultimately he gave him to give up his life. Nein, er ging in seiner Liebe so weit, dass er schließlich sein Leben für uns gab. Jesus Christ gave us everything, even himself, unto torture and death. Jesus hat sich ganz und gar hingegeben, und zwar bis hin zu Folterqualen und schließlich zum Tod. Next bullet, please. There are examples of others who didn't just give 10%, like they were Christ-like, they gave everything. Es gibt andere Beispiele in der Schrift, die ganz dem Christus entsprechen praktisch, die nicht zurückgehalten haben, sondern alles gegeben haben. In Luke 21, there is the famous story about the woman who put in all that she had. Im Lukas Kapitel 21 finden wir dieses berühmte Beispiel von dieser Frau, die einfach alles gab, was sie hatte. It's amazing to think of this woman who was so poor that all she had were 2 pennies in her pocket. Das ist erstaunlich daran zu denken, dass praktisch diese Frau so arm war, dass das Einzige, was sie hatte, einfach diese 2 Pfennige war, die sie dann gab. As she gave those 2 pennies into the offering. Und während sie dann diese 2 Pfennige in den Gabenkorb gab, she knew, she had to know that there was the chance she would be hungry for some time after that. Dann muss sie doch dabei gewusst haben, dass sie möglicherweise einfach für eine ganze Zeit danach einfach hungrig bleiben würde, da sie nichts anderes hatte. It's not as though her paycheck was coming in one day and so it's no problem. Es war nicht so, dass sie dann erwarten konnte, dass klar, Moment, ja, morgen gibt's das Gehalt, kein Problem, kann ich jetzt geben. She was poor and possibly homeless. This was all that she had, and she put it in. Sie war arm und sie war einfach wahrscheinlich auf der Straße, und das war alles, was sie hatte. Another story in the Old Testament about Elijah. Und da gibt es eine weitere Geschichte im Alten Testament, und zwar die Geschichte über Elia. And the Elijah comes across this woman who is also poor. Poor and starving. Und Elia, der Prophet, begegnet dieser Frau, die auch am Verhungern ist, und er trifft sie. God tells Elijah that he's going to meet this woman and that he's to ask her for some of her flour or for some food. Und Gott bereitet den Elia vor und er sagt ihm, schau, du wirst diese Frau treffen und genau diese Frau wird ihn versorgen und ihm etwas zu essen geben. The woman obeys or says yes and gives him the last of her flour. Und wenn Elia sie anspricht, gehorcht ihm diese Frau und sie gibt ihm das letzte Mehl, was sie hat und bäckt ihm etwas. Unlike the first story, we are told of the immense blessing that then pours out on her. Anders als in der ersten Geschichte, die wir gerade hatten, können wir da auch lesen, wie einfach sich ein Segen über ihrem Haus ergießt. In the midst of a drought. Inmitten einer Dürre. Her flour never runs out after that. It is miraculously refilled. Geschieht es, dass ihr Mehl und ihr Öl sich nicht leeren und es immer wieder aufgefüllt wird. We'll talk more about the blessing that comes from giving later. Und wir werden noch ein bisschen später dann einfach zu dem Segen kommen, der aus dem Geben entsteht. But to return to the point, is this unreasonable? Aber um diesen Punkt noch wieder aufzunehmen, ist das vielleicht unvernünftig, was wir hier sprechen? When we were called to be Christians, wasn't everything that we have made not our own? Als wir dazu berufen wurden, Christen zu werden, war nicht alles, was wir empfangen haben, nicht uns gegeben, damit es nicht unser eigen ist? All that we have belongs to God. Ist es nicht eher so, dass alles, was wir haben oder bekommen haben, Gott gehört? And if he called us to do so, wouldn't we be obliged, wouldn't we be compelled to give everything to him? Und wenn er uns herantritt zu geben, wären wir nicht eigentlich dazu verpflichtet, ihm wirklich alles zu geben? 10% seems to be a little less now. Und wenn man es aus dieser Perspektive sieht, dann scheinen 10% eigentlich sehr viel weniger zu sein. Okay, let's go to the next slide. So I want to read something for you now that provides a little bit of context to giving. Ich möchte etwas vorlesen, was vielleicht ein bisschen das Geben in einen Zusammenhang stellt. Since I'm not ready, would you read 2 Corinthians 9, verses 6 through 15, and then I'll read in English? Ich werde beginnen, da ich schon mal das vorbereitet habe. Und zwar lese ich 2. Korinther 9, Kapitel 6 bis 9, 6 bis 15. Ja? Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussieht, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, dass ihr es mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert und sie werden Gott voller Freude danken. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Sie beten für euch und möchten euch wiedersehen, weil sich Gottes reiche Gnade an euch zeigt. Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Okay, in English, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, he has scattered abroad his gifts to the poor, his righteousness endures forever. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the unsurpassing grace God has given to you. Thanks be to God for his indescribable gift. So, let's look at some key verses here. Schauen wir uns einmal da diese Schlüsselverse an. And perhaps before we do, so is this a relief or a support to the Old Testament 10% teaching? Was denkt ihr? Wir haben da jetzt irgendwie freigesetzt, dass das Alte Testament und die Lehren nicht mehr gelten? Oder ist es eher so, dass diese Passage einfach das, was das Alte Testament sagt, unterstützt und damit für uns eine gewisse bindende Wirkung hat? Let's look at verse 6. Schauen wir uns Vers 6 einmal an. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And erinnert euch daran, wer also sparsam sät, wird auch spärlich ernten. And whoever sows generously will also reap generously. Und wer großzügig sät, wird großzügig ernten. Does this mean that we should give in order that we might become richer? Bedeutet das jetzt, dass wir geben, um einfach reicher zu werden? Well, of course not. Das bedeutet es nicht. What it means is that when we sow generously, then righteousness can expand generously. Was es bedeutet, ist, wenn wir großzügig säen, kann sich einfach auch die Gerechtigkeit großzügig ausbreiten. And God's kingdom can expand generously. Und so erweitert sich Gottes Reich einfach in einer sehr großzügigen Weise. Now let's go to verse 7 on the next bullet. Yep. Each man should give what he has decided in his heart to give. Und jeder Mensch sollte so geben, wie er sich im Herzen vorgenommen hat. Not reluctantly or under compulsion. Nicht widerwillig oder irgendwie aus Zwang. For God loves a cheerful giver. Denn Gott liebt einen freudigen Geber. I would say that Paul unburdens us with this verse. Ich glaube, dass Paulus einfach uns diese Last abnimmt mit diesem Vers. Paul asks that we think very carefully about what we can give. Paulus bittet uns, dass wir sehr sorgfältig darüber nachdenken, darüber, was wir geben können oder geben wollen. Not that we should feel a big yoke on our neck. Nicht, dass wir das so als ein schweres Joch irgendwie auf unserem Rücken spüren. But rather that when we give, we should feel joy and thanksgiving about that. Sondern vielmehr, dass wenn wir geben, wir irgendwie eine Freude dabei verspüren und das irgendwie in einer Dankbarkeit geschieht. So in a way it's both a relief and a support. Daher ist es also irgendwie etwas, was uns freisetzt und gleichzeitig eine Unterstützung ist. Between us and God, zwischen uns und Gott, concerning our obedience, wenn es da jetzt unser Gehorsam geht, in reality God doesn't need our tithe or our offering. In Wahrheit, Gott braucht nicht unseren Zehnten oder unsere Gaben. Er braucht sie nicht. This regards obedience, of course, your fellowship, your Gemeinde. your church needs your tithe or needs your giving to survive. Okay, die Gemeinde braucht praktisch die Gaben, die Spenden, die Zehnten, damit die Gemeinde irgendwie überleben kann. But it's also a support. Aber es ist auch eine Unterstützung. There's a great blessing and a great learning that occurs when we follow God's standards. Da gibt es einen großartigen Segen und eine Ermutigung, die daraus geschieht, dass wir Gottes Maßstäben folgen. As I've sought to try to follow this, I've learned that tithing or giving, it teaches you to learn with less. Ich habe einfach gelernt, in dem Streben danach, den Zehnten zu geben, dass es mich einfach lernt, mit weniger auszukommen. Mm-hmm. Which also means you become richer if Was you know how to live with less. Auch bedeutet, dass du einfach, dass dir besser geht, dass du reicher eigentlich darin wirst, dass du mit weniger auskommst. And that produces thankfulness. Und daraus entsteht eine persönliche Dankbarkeit. The second thing. Der zweite Punkt. Is that God pours out his blessings when we are obedient. Wenn wir gehorsam sind, schüttet auch Gott seinen Segen über uns aus. And that comes in two forms. Und das geschieht in zweierlei Weisen. And if you'll bring up third point, I want to show you a different translation of verse 8. Ich möchte euch eine weitere Übersetzung von dem Vers 8 zeigen, die erweiterte Version. From the Amplified Bible. Aus der erweiterten Version. And it says, and God is able to make all grace come to you in abundance. Und Gott ist in der Lage, einfach alle Gnade euch entgegenzubringen im Überfluss. So that you may always and under all circumstances and whatever the need be, self-sufficient. So dass ihr zu jeder Zeit unter allen Umständen und was auch immer die Bedürftigkeit sein mag, ihr einfach alle Genüge habt. And then require no aid or support, and you are furnished in abundance for every good work and charitable donation. So dass ihr keine weitere Hilfe bedürft oder irgendeine Unterstützung, sondern dass ihr ausgestattet seid mit wirklich einem Überfluss für jedes gute Werk und für den mildtätigen Dienst. So, God blesses first in giving us a miraculous ability. There is a miraculous power to help us do something when we step out in faith to do it. Es ist zuallererst einfach, dass Gott in einer wunderbaren Weise uns bevollmächtigt, wenn wir einfach dann heraustreten und im Glauben einfach seine Dinge tun. And I would be, let me put this another way. There's no question to me that in all that we give, it comes back to us. Es ist für mich überhaupt keine Frage, dass in all unserem Geben die Dinge einfach immer wieder zu uns zurückkommen im Überfluss. I don't want that. I don't think that's to be the focus, but it is true. Ich möchte nicht, dass das einfach im Mittelpunkt steht, aber ich möchte auch gleichzeitig doch erwähnen, dass das wahr ist. So let's go to the next slide. So, if we want to tithe or we want to increase our giving through faith. Wenn wir jetzt den Zehnten geben wollen oder unsere Gaben einfach erhöhen wollen, praktisch im Glauben. But either our heart or our budget says, I can't. Aber vielleicht unser Herz oder vielleicht auch unsere finanziellen Mittel irgendwie uns sagen, naja, irgendwie weiß ich nicht, ob ich das kann. How do we get the power to overcome our heart, which is hanging on to our possessions? Wie bekommen wir dann die Kraft dazu, dass wir unser Herz überwinden, was sich an unserem Besitz vielleicht gehängt hat? And how do we overcome our budget? We have needs. How do we overcome our budget, which doesn't allow us to give more? Und wie überwinden wir vielleicht unsere finanziellen Beschränkungen, von denen wir denken, dass es uns nicht ermöglicht, mehr zu geben? In the last verse of 2 Corinthians 9, im letzten Vers vom 2. Korinther Kapitel 9, it says, "Thanks be to God for His indescribable gift." Da steht einfach, Dank sei Gott für sein unbeschreibliches Geschenk. Not our indescribable gift, his indescribable gift. Es steht nicht unser unbeschreibliches Geschenk, sondern für sein unbeschreibliches Geschenk. He's talking about his son Jesus Christ and the gospel of Jesus Christ. Er spricht ja über seinen Sohn und über das Evangelium Jesu Christi. The power comes from the gospel of Jesus Christ. Die Kraft dazu, die kommt durch das Evangelium Jesu Christi. God's indescribable gift to us. Gottes unbeschreibliches Geschenk, was er uns bereitet hat. The generosity of sending his own son to live and die for us. Diese Großzügigkeit, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, auf dass er für uns lebt und auch für uns stirbt. So now I want to speak to you practically. Und jetzt möchte ich einmal zu dem praktischen Teil kommen. How do we carry this out in a practical manner? Wie können wir das irgendwie dann auch in die Praxis umsetzen? How do we get from the level of giving that we are making now to a higher level of giving? Wie können wir uns da weiterentwickeln von dem Punkt, wo wir vielleicht momentan geben, zu einem höheren Ebene oder höheren Möglichkeiten? Let's go to the next slide. So, I lay out some points here and then we'll actually look at a practical application. Ich habe da jetzt ein paar Punkte und wir werden dann, also als eine Art Gliederung oder Struktur, dann werden wir dazu auch Anwendung machen. First thing is pretty simple, make a budget. Der erste Punkt ganz einfach. Es ist wichtig, dass wir uns auch ein Budget erstellen. Then we're gonna set goals and make a plan. Dann werden wir uns Ziele setzen und damit auch einen Budgetplan erstellen. I really liked what I heard from Pastor Rob two or three weeks ago. Ich habe wirklich gemocht, was ich vor zwei oder drei Wochen von Pastor Rob gehört habe. It works to start with. You know, whether it's 2% and then 4% and then 6%. Wir können uns einfach den Rat geben, wenn wir beginnen wollen mit dem Zehnten geben, dass wir einfach erstmal ganz klein anfangen, vielleicht mit 1, 2, 3 oder 5%. Then as you make that plan, when you are carrying it out, make it automatic. Und dann, wenn du diesen Plan machst und das dann ausführst, dass es zu einem Automatismus wird. And then say thank you as you give. Und einfach Danke sagst, wenn du gibst. Rob, can you bring up the Excel file? So we're going to take a look at a budget here to start. And the first budget that we're going to look at. Schau uns mal ein Budget an. Maybe the budget, maybe how your budgeting looks right now. Vielleicht schaut das momentan so aus. And it may, your budget may be in your head or it may be on paper, but it may look like this right now. Vielleicht schaut das vielleicht so aus. Vielleicht hast du es im Kopf oder vielleicht hast du es auch Papier ausgeschrieben. Aber schaut einmal, wie so ein Budget vielleicht ausschauen mag. At the top line you see an annual income. I just used a simple number for simple math. Ja, oben, ganz oben könnt ihr einfach das gesamte Income, Einkommen sehen, also jährlich bzw. monatlich. Und ich habe einfach jetzt irgendeins gewählt, um das einfacher mathematisch rechnen zu können. In the second line and in the following lines you'll see basic budget items like your apartment rent and food. Und die folgenden Punkte geben einfach verschiedene Budgetpunkte an, so beispielsweise wie die Wohnungskosten oder die Kosten für die Nahrungsmittel. And then perhaps you have a car, which could also be replaced with train tickets or public transportation. Dann kommt irgendwo das Auto beziehungsweise alles, was du brauchst, um dich irgendwie fortbewegen zu können. And then we go down and we see all of the other things like handy, cable, Punkte, entertainment. Wie Sprit oder irgendwelche Gebühren für irgendwelche Dinge. Dann kommt das Handy oder ja, Internet, solche Dinge. Okay, let's go down until we can see the bottom, Rob. Gehen wir mal ganz runter und schauen mal, was wir da unten sehen right there. And then we have some annual, so I have a monthly items and then I have annual items on the right. Ich habe die monatlichen Dinge und dann gibt es auch ein paar Dinge, die jährlich da zu zahlen sind. These budget items may not reflect your thinking, it's just for example. Und das mag jetzt sein, dass vielleicht eure Zahlen anders ausschauen, das ist einfach nur mal, um ein Beispiel zu geben. Das ist einfach ausgedacht. So you'll remember at the top we had an income of 36,000 euros. Kann ich daran erinnern, wir hatten oben ein Jahreseinkommen von 36.000 Euro. And after all of our after we add all of our expenses together, we see that we have a total of just over 35,000. Und wenn man da mal die Ausgaben betrachtet, dann kann man sehen, dass die Ausgaben sich knapp auf etwas über 35.000 zusammenzählen lassen. which leaves us 570 euros to give as an offering during the year. Und so betrachtet bleiben da 570 Euro als eine jährliche Spendenmöglichkeit. Okay, fine. Okay, gut. But I would ask you to notice, where is that giving line? Because it shows the priority of giving in your life. Is it at the bottom of your budget? Und wenn wir mal schauen, ist das wirklich so, dass dann das, was wir so geben können, einfach ganz unten so das ist, was übrig bleibt? So if we want to make a change towards a higher level of giving. Wenn wir da eine Veränderung vornehmen wollen, dass einfach unsere Möglichkeiten zu geben wirklich steigen oder unser tatsächliches Geben steigt. Then we need to change the priority of where that goes in our budget. Dann müssen wir die Prioritäten verändern, wo dann möchte man sagen, unser Geben in unserem Budget angesiedelt ist. So let's go to the budget new, please. Und jetzt gehen wir zu dem zweiten Budget. So, going along with Rob's suggestion from several weeks ago. Und wenn wir jetzt einfach mal das so anschauen, wie das mit dem Vorschlag von Rob aussehen würde. Which is a great idea. Und ich denke, das ist eine großartige Idee. We see here, let's assume that we are trying to get to a level of being a tither or to give a tenth. Nehmen wir mal an, dass wir von dieser Ausgangssituation, die wir eben gesehen haben, uns hinentwickeln wollen zu jemandem, der wirklich den Zehnten gibt, das heißt 10% des Einkommens. And we're going to do it in over 2 years. Und das soll einfach eine Entwicklung sein, die vielleicht so in Schritten von, also innerhalb von 2 Jahren stattfindet. So we move up our giving tithing line until just below our house and our food. Also von der Priorität her geben wir jetzt den Zehnten unter die Beträge, die für den Haushalt, also für das Wohnen und für die Nahrung zu berechnen ist. And you see, we've increased from 570 euros to 1,800 euros. Und wir haben auch den Betrag erhöht von 570 Euro, das waren 1,6%, auf 1,800, jetzt sind wir bei 5%. So let's go down. And we see as we add everything up, okay, we didn't change anything, so naturally we are over budget. Und wenn wir das jetzt alles zusammenzählen, kann man einfach sehen, na klar, Moment, wenn wir das zusammenzählen, ist das mehr als das, was wir an Einkommen haben, wir sind also über dem Budget. So let's go over to the right just a little bit. Gehen wir mal auf die rechte Seite ein wenig. Yes. Schauen uns das mal an. And then go up. Gehen wir da mal nach oben. So, how are we going to accomplish this? Also, wie kann das jetzt vonstatten gehen? Well, we're going to have to look at some of our budget items, correct? Also, wir müssen, damit das möglich wird, ein paar Punkte in unserem Budget einfach mal betrachten. And maybe we're going to realize some ways we can tighten our belt, as we say. Und wir können einfach mal durchgehen und vielleicht gucken, wo es da Möglichkeiten gibt, dass wir den Gürtel ein klein wenig enger schnallen. Maybe we realize we don't need 5,000 texts, 5,000 SMS messages per month, and so we settle for 1,000. Vielleicht erkennen wir, dass wir vielleicht nicht 5,000 SMS pro Monat brauchen, sondern vielleicht nur 1,000 und es damit günstiger wird. And maybe we realize we can reduce our entertainment budget a little bit by giving up the Starbucks coffee or the Landmann coffee. Vielleicht sehen wir, naja, vielleicht können wir ein bisschen das Budget, was wir so für Spaß, Freizeit haben und solche Dinge, zum Beispiel das Kaffee beim Starbucks, vielleicht können wir das reduzieren. And this is a tough one, but you know, maybe we realize that we're going to have to do a little bit less, more modest vacation this year. Und vielleicht können wir dann auch auf Ideen, dass wir denken, na klar, Moment, vielleicht wäre es notwendig, dass wir unseren Urlaub ein bisschen sparsamer gestalten. None of these things are fun. Und das erscheint irgendwie nicht so lustig. None of these things are easy. Und vielleicht fällt es einem auch nicht so leicht. But in the end, tithing and increased giving requires sacrifice initially. Aber letztendlich ist es doch so, dass den Zehnten zu geben eben doch ein Opfer bedarf. But we remember from the story in 1 Kings. Ja, wir können uns erinnern von der Geschichte aus dem ersten Könige. How God pours out his blessing. Dass auch Gott seinen Segen wirklich ausgießt. And for what is impossible for us, with God is possible. uns unmöglich erscheint, ist er für Gott ganz einfach möglich. So let's go to the budget goal. Und gehen wir mal, schauen uns das Budgetziel an. And what you might find, can you stretch that cell a little bit? If not, I can just describe it. Was ihr da sehen könnt. D, yeah. Das D ein bisschen erweitern. God can bless in a number of ways. Gott kann auf vielerlei Weisen segnen. Perfect, thanks. Genau, wir können jetzt die Zahl auch sehen. This is something you might find as a blessing. Perhaps you get a promotion and now you're making instead of 36,000, 40,000. Und das mag sein, dass du wirklich eine Beförderung erfährst und anstatt eben deine 3.000 monatlichen Einkommen oder 36 im Jahr sind es plötzlich 46.000 oder 40.000. 40.000. Also 3.333 im Monat. That may not happen, or you might also find that your car payment, you've paid it off and now you own it and you don't have that payment anymore. Es mag sein, dass es vielleicht die Beförderung nicht gibt, aber es kann sein, dass dann die Raten für das Auto sich plötzlich abgezahlt haben und da jetzt frei bist. God can make this possible for you. Gott, if you want it. Kann das einfach für dich möglich machen, wenn du das wirklich willst. So you see, if God were to bless in that way. Und wenn Gott einfach in der Art und Weise wirkt, um zu segnen. You see that our tithing has increased fully to 10%. Dann können wir sehen, dass dann auch unser Zehnter plötzlich sich anwachsen kann auf 10%. Well, I guess my math isn't very good. It should be 10%, but I messed up. Okay, meine Mathematik ist nicht so perfekt. Es sollten jetzt 10% sein. Aircraft salesman should be better at math. Also jemand, der Flugzeuge verkauft, sollte besser in der Mathematik. So as we go down, you'll see we've left our handy and I forget the other one that I reduced, the entertainment, the wir same. Dann doch praktisch das Handy und auch die Ausgaben für Spaß und Unterhaltung gleich behalten. Because we've learned to live with less. Is it the same or not the same? We reduced it. I'm going up. So, speaking of your handy and your entertainment. Ja, also das Handy und auch die Kosten für Freizeit, Unterhaltung. I've left that the same, just to show that now that we can learn to live with less. Ich habe das gleich behalten, um zu zeigen, dass wir mit weniger auch auskommen. However, God has blessed us, and aber now Gott we're able to resume our vacation. Wir sind in der Lage, praktisch unsere Ferien wieder so aufzunehmen, wie wir es hatten. So the sacrifice ended in blessing. Und so ist das Opfer einfach hat sich in einem Segen umgekehrt. Okay, let's go back to the PowerPoint. Gehen wir weiter zum PowerPoint. There are a million ways that God can unfold his blessing and his power to do this. Und da gibt's Millionen von Möglichkeiten, wie Gott einfach seinen Segen entfalten kann und wie er uns dazu ermächtigen kann. I am not promising wealth or suggesting increased prosperity out of giving. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie hier den Vorschlag machen, schau mal, da wird es den Wohlstand kommen, wenn ihr nur gebt, oder dass da der Reichtum ausbricht, dass das der Sinn des Gebens ist. But I am saying that, again, what might be impossible for us is possible with God. Aber doch möchte ich betonen, dass Dinge, die für uns unmöglich sind, doch Gott möglich sind in seinen Zielen. Now, assuming that you've taken on a plan like this. Und nehmen wir einmal an, dass ihr jetzt angefangen habt, einfach solche Budgets zu machen. I can tell you from out of my own temptations that I've experienced. Und ich kann euch ein bisschen erzählen über die eigenen Versuchungen, die ich selber erlebt habe. That to make your giving automatic can make it easier to get through those temptations. Wenn du da so eine Automatik einbaust in deinem Geben, das kann sein, dass es dir dann einfach leichter fällt, wenn du irgendwo versucht bist, es doch nicht durchzuhalten. Boy, I could really use that money for a new jacket. Na, das Geld, vielleicht könnte ich es doch brauchen für ein neues Sakko. There's numerous things that come up like that, but I've felt the temptation and I've written up there a first fruits attitude. Es könnten mir zahllose Dinge einfallen, aber ich habe mal Sachen aufgeschrieben, die da ein bisschen helfen. Und zwar eine Einstellung, die sich auf die ersten Früchte einfach ausrichtet. One thing I love about King David is how he always gave from the first and not the last. Ich liebe dann diese Einstellung des David, der immer von dem Ersten, also von dem Obersten einfach gab und nicht von dem Letzten, was übrig blieb. We honor God by saying, for example, when we get paid. Wir ehren Gott, wenn wir einfach sagen, wenn wir da unser Gehaltscheck bekommen. God, here's your percent. Dass wir sagen, Gott, hier, das ist einfach dein Anteil, die Prozente. And then make it automatic. Send it. Und das einfach automatisch machen. Einfach automatisch gleich senden. Don't leave any room for the enemy to convince you you shouldn't give what you've set out to give. Lasst einfach keinen Raum zu für den Feind, dass ihr einfach dann nicht das gebt, was ihr doch eigentlich für euch beschlossen habt. And then as you give it, it seems like a small thing, but say thank you as you give. Wenn ihr gebt, das scheint irgendwie eine Kleinigkeit zu sein, aber seid dankbar, wenn ihr gebt. I remember when I was in college. Ich kann mich daran erinnern, als ich im College war. Having a limited amount of funds to use, a limited amount of money. Meine finanziellen Möglichkeiten waren eigentlich sehr beschränkt. And I used to think, when I was going through the grocery store, if only I didn't have to buy groceries, I'd have more money to spend on books. Und ich dachte mir, als ich da so durch den Lebensmittelladen ging, sag, wenn ich nicht Geld für Lebensmittel ausgeben müsste, dann könnte ich mehr Geld für meine Bücher verwenden. Later I thought, what an unthankful attitude that was. Und ich habe mir dann gedacht, wow, was für eine undankbare Haltung das war. Because what is our, you know, when we are paid or when we receive something, what is our one of our first needs? It's to be fed. Denn wenn wir da unser Geld empfangen, was ist eines der ersten Bedürfnisse, die wir damit erfüllen sollten? Doch einfach, dass wir uns ernähren. This relates to joy as well. Und das hängt dann auch mit der Freude zusammen, die wir daraus empfangen. When you're giving whatever you choose to set out to give, say thank you and be happy that God has given you the ability to give what you can give. Wenn du dann empfängst und dann dir überlegst, praktisch wieder zu geben, das Erste, was du tun solltest, ist einfach wirklich, dass du deine Dankbarkeit ausdrückst Gott gegenüber für das, was du empfangen hast. Blessings will pour out. Segnungen werden einfach ausgegossen werden. And when they do, we have to remember to maintain what we set out to give. Dann müssen wir uns einfach daran erinnern, dass wir einfach bei dem bleiben, was wir da in unserem Geben geplant haben. I heard a story several years ago. Ich habe da eine Geschichte gehört vor ein paar Jahren. It was a humorous story. Und das war eine lustige Geschichte. But in basic, it goes like this. Aber im Wesentlichen geht sie so. There was a very hard worker, but a very poor worker in the church. Es gab in der Gemeinde jemand, der sehr hart arbeitete, aber doch eigentlich eher ärmlich war. And this worker was very faithful, and he tithed. Aber er war sehr treu und er gab immer den Zehnten. God blessed him, and as he worked hard, Gott segnete ihn, und während er so hart fortfuhr zu arbeiten, his successes increased. Geschah es, dass er Erfolg hatte und dieser Erfolg einfach anstieg. And he eventually became a rich man. Und er wurde praktisch jemand, der sehr reich wurde. But then he stopped tithing. Aber er hörte dann auf, den Zehnten zu geben. And the pastor of the church approached him and said, I realize that you may not be tithing anymore. Und dann kam der Pastor zu ihm und sagte, ich habe den Eindruck, dass du vielleicht den Zehnten nicht mehr gibst. And the man said to the pastor, Pastor, do you have any idea how much money that would be if I were to tithe now? Und er fragte den Pastor, hast du irgendwie eine Ahnung, wie viel Geld das wäre, wenn ich jetzt weiterhin den Zehnten gäbe? And the pastor looked at him and smiled and said, und der Pastor schaut ihn an, lächelte und sagt, well, perhaps the Lord will bless you back to a level where you can tithe again. Und er sagt noch, vielleicht wird dich der Herr segnen, dass du wieder auf eine Ebene runterkommst, auf ein Level praktisch, wo du wieder Zehnten geben kannst. Let's go to the next slide, please. So, there are ways that we can increase our passion to give. Da gibt's immer Möglichkeiten, wie unsere Leidenschaft zu geben einfach wachsen lassen können. And I think this congregation is probably doing very well at this. Und ich glaube, dass diese Gemeinde insgesamt doch eigentlich sehr gut im Geben ist. Because of the level of participation that you all have in the church. einfach aufgrund der Art und Weise, wie ihr euch hier in der Gemeinde einbringt, hier in der Gemeinde. But one way to increase your passion for giving is to find out, is to get educated. Find out what the mission and the dream and the vision is of the church. Aber eine Möglichkeit, die Leidenschaft fürs Geben zu steigern, ist einfach, dass man sich informiert. Was macht denn die Gemeinde und wo geht das Geld zum Beispiel hin? Was passiert da? Spend some time with the pastor or the leaders of the church and find out what's going on. Verbringt einfach Zeit mit der Leitung der Gemeinde, mit dem Pastor und findet heraus, was die Visionen sind, was da abläuft. And the second thing is to go get some experience. Das zweite ist, dass ihr einfach euch aufmacht und selber einfach Erfahrung sammelt. Take part in the building of the basement. Dass ihr einfach selber die Dinge erleben könnt, die da passieren. Zum Beispiel, wenn es da um den Keller geht. Take part in a missions trip. Oder dass ihr auch vielleicht eine Missionsreise miterlebt. See how your giving is affecting the lives of others. Und dass ihr wirklich zu sehen bekommt, wie eure Gaben einfach das Leben anderer Menschen beeinflussen. Because it is, I promise you. Denn das ist in der Tat so. Und das kann ich euch versprechen, dass ihr das dann sehen werdet. Let's go to the next slide. So, the takeaway. The conclusion. Oh, okay, das, was ihr mitnehmen sollt, einfach der Abschluss. Exactly. I'll read it in English. You can, Axel, you can read it in German. Ja, warte mal klar. So, in Matthew 6, verses 19 through 20. In Matthäus 6, Verse 19 bis 20. As we think about giving. Wenn wir jetzt da an das Geben denken. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen, oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Great. Let's close in prayer. Schließen wir ab im Gebet. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for the guidance that the Bible provides on this issue. Danke für die Leitung, die wir haben durch die Bibel, speziell in diesem Thema. Lord, I pray that everyone would take some time and just think about what they are willing to give for you. Und Vater, ich bitte, dass sich jeder Einzelne einfach die Zeit nimmt und darüber nachdenkt, wozu er oder sie bereit sind zu geben. Lord, with your Son Jesus Christ, you took the burdens off our back and gave us grace. Herr, danke so sehr. Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du uns einfach die Last von unserem Nacken genommen und hast uns Gnade geschenkt. And we are so thankful for that. Und wir sind dafür so dankbar. We can never be generous enough to repay that. Wir können nie großzügig genug sein, einfach dir das zurückzuzahlen. Lord, bless everyone here. Herr, segne jede einzelne Person hier. Bless them this week as they go out and they work and they do everything for you. Segne sie, wenn sie jetzt hier diese Woche hinausgehen und arbeiten und einfach für dich wirksam sind. Thank you for everything in Jesus' name. Und wir danken dir für alles in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. I really felt that some of us might struggle with finances in our midst. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass es einige vielleicht von uns gibt, die in den Finanzen einfach ja Mühe haben. And maybe you're here this morning and you say, "Wow, I'm really stuck in that area." Und vielleicht bist du heute früh hier und denkst dir, wow, da stecke ich wirklich fest. You feel like I'm not in this river of blessing of God in my life. Und irgendwie erlebe ich das nicht, dass ich, also ich erlebe keinen Strom der Segnung, in dem ich dann irgendwie so dahin schwimmen kann. And especially when it comes to finances, sometimes it's so hard to talk about it. Und im speziellen Finanzen ist manchmal so schwierig, darüber zu sprechen. To admit that's a problem. Und einfach zuzugeben, zu sagen, schau mal, da habe ich ein Problem. And some of us struggle with shame in this area. Und es gibt auch einige von uns, die vielleicht das wie eine Schande in ihrem Leben sehen. About 15 years ago, as I was a pastor, vor 15 Jahren, als ich Pastor war, I went through very difficult times financially in my life. Da habe ich also sehr, sehr schwierige Zeiten durchgemacht in meinem Leben. And I didn't dare to tell anyone. Und ich habe es nicht gewagt, irgendjemanden davon zu erzählen. Because I thought, I'm a pastor, I can't let anyone know about it. Und ich habe nur gedacht, klar, Moment, ich bin doch ein Pastor. Wie kann ich das irgendjemandem wissen lassen? What will people think about me? Was werden die Leute über mich denken? And I was listening to Byron speak. Und während ich jetzt dem Byron zuhörte, wie er sprach, I had the impression that some of us are here and maybe you're really even struggling with anxiety and fears at night. Und da habe ich den Eindruck gehabt, es gibt einige von uns, die einfach sich abmühen, und mit Ängsten und die Furcht einfach haben in diesem Thema. Maybe you don't know how to pay your bills this month. Und einfach Leute wissen nicht wissen, wie das irgendwie sich ausgehen kann, dass die Zahlungen auch wirklich getätigt werden können. Then I would encourage you. Und wenn das für dich zutrifft, dann möchte ich dich einfach ermutigen. Go to someone you trust. Geh einfach zu jemandem hin, dem du vertraust. Share it. Und erzähl es einfach. Because really, if we're a family, we're always talking about CIG as a family. Und denk einmal drüber nach, wenn wir wirklich eine Familie sind und wir reden immer davon, dass wir eine Familie sind. It cannot be that one of us is suffering and the other one is. Bitte schön, wenn wir wirklich eine Familie sind, wie kann das sein, dass einer leidet und den anderen nicht beitragen? And the other one is living in abundance. Und der andere lebt irgendwie im Überfluss und kriegt es gar nicht mit. So let's pray. Also wir möchten einfach beten. Father, I want to pray for those people among us. Vater, ich möchte speziell für die unter uns beten, who really struggle with finances. Die sich wirklich in ihren Finanzen abmühen. And Lord, I want to break this spirit of poverty over us. Vater, wir wollen diesen Geist der Armut einfach brechen. And I want to release you into this trusting in God. Ich möchte euch einfach freisetzen hinein in einfach ein tiefes Vertrauen in Gott. Because that's the point. God really needs us to trust in him. Denn das ist das, was Gott so sehr möchte, dass wir wirklich, wirklich ihm vertrauen. Like Byron said, he doesn't need our money. Gott braucht nicht unser Geld. But he really wants us to trust in him. Aber er möchte, dass wir ihm einfach unser volles Vertrauen schenken. And for some of you it's really important to put one first step towards God and say I trust you. Und für einige von euch ist es einfach so wichtig, einfach diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, ja, hiermit vertraue ich dir. I've had such a hard time trusting the Lord in my life for finances. Es ist mir so schwer gefallen bisher, dem Herrn für meine Finanzen zu vertrauen. I've trusted him for everything else in my life. Ja, ich habe ihm versucht, für alles zu vertrauen, but alles andere in meinem Leben. I always thought finances I have to do myself. Ja, aber dann irgendwann, wenn es an die Finanzen ging, habe ich gedacht, das muss ich irgendwie selber regeln. Father, I ask that you would lead us into this river of blessing. Vater, wir bitten dich, dass du uns einfach führst hinein in diesen Strom deiner Segnungen. And that you would bring to our attention, Father, whatever is blocking us. Und dass du uns darauf aufmerksam machst, was auch immer da vielleicht im Weg steht. Help us to be cheerful givers. Hilf uns, dass wir wirklich freudige Geber sind. Says, Lord, that's what you want. Denn das ist das, was du möchtest. You want to really, you want to take away that burden from us. Du möchtest uns einfach diese Last einfach nehmen. Du möchtest sie von uns nehmen. And give us the ability to trust in you. Und uns einfach diese Befähigung geben, dass wir dir vertrauen können. So I ask that everyone closes his eyes. Und ich möchte einfach bitten, dass jeder die Augen schließt. And if you're here struggling with finances, und wenn du hier bist und dich einfach mühst mit deinen Finanzen, maybe just lift your hand real quick. Dann hebe einfach deine Hand schnell. And I want to bless you. Und ich möchte dich segnen. No one else is looking. Und niemand schaut. But I want to speak this blessing over you. Und mit diesem Segen einfach über dich aussprechen. And also encourage you und dich ermutigen. To go find someone and receive prayer. Und dass du einfach gehst, jemanden findest und von ihm einfach Gebet empfängst. Thank you, Lord. Danke, Herr.